Adam! Der Himmel soll gleich einstürzen, wenn das nicht die Stimme ist meiner Frau! Herr Kapitän, ein verlassenes Weib sucht euren Schutz. Madame, was könnt ich schützen, dass ihr nicht selbst zu schützen wüsstet? Hört mich an! Oh, da bist du wieder! Charmant, wie immer. Schweig! Jede Mädchen läuft nur nach. Jede Schürze tanzt dir an. Jede Hand mit einem Blick. Ach, was ist nicht genug? Ach, was ist nicht genug? Ach, es kommt Elend mit dem Buch, Elend mit den Leuten. Und bringen schlechtes Tod, recht entwischen mit dem Buch. Ja, du betrügst. Ja, du betrügst. Ja, du betrügst. Ja, du betrügst. Ja, ja, ja, ja. Ist ein Laster, das meiner Ehrsamkeit nicht ansteht. Sie ist der Beinbruch nach dem ersten Schritt, das Unrecht an Dritten begangen, die Untreue gegen sich selber, ein moralischer Bankrott und das Ende der Liebe. Sie ist der Bogen, der nur einen Pfeil abschießt, das Schiff, das nur an einer Küste anlegt, die Sonne, die nur einen Stern bescheint. Ich stehe mit ihr auf schlechtem Fuße, doch sag ich's und zeig ich's auf offene Markte. Darum führe ich das beste Gewissen und schlafe einen Kinderschlaf.